Ich bin der Simon, ich bin vom Commons-Institut. Ich referiere jetzt zu der Utopie. Ihr seht schon im Titel, wir reden von einer kommunistischen Inklusionsgesellschaft. Das wird, glaube ich, gleich noch klarer. Und es geht aber um die begründete Möglichkeit einer solidarischen Vergesellschaftung. Dazu sage ich auch noch gleich kurz was. Ich starte mit einem Zitat von Avery Gordon. We need to know where we live in order to imagine living elsewhere. We need to imagine living elsewhere before we can live there. Ich würde sagen, dass die linke Bewegung insgesamt das Problem hat, dass sie zu wenig über Utopien nachdenkt. Das war im 19. Jahrhundert kein Problem, weil da ausgegangen wurde, und darum hat Marx auch nicht über Utopien nachgedacht, dass es eine Teleologie in der Geschichte gibt, dass die Geschichte in eine bestimmte Richtung gehen wird und die ArbeiterInnenbewegung sowieso siegen wird und den Sozialismus und später nach dem Absterben des Staates dann auch den Kommunismus aufbauen wird. Vor so einem Hintergrund muss ich keine Utopie machen. Wenn wir aber glauben, dass das nicht so ist und dass die Geschichte nicht hundertprozentig auf unserer Seite steht, was wir, glaube ich, nach 150 Jahren ohne Probleme als Analyse feststellen können, dann ist es notwendig, dass wir als linke emanzipatorische Kräfte wieder über Utopien nachdenken. Und nun will ich das unterscheiden, die Art und Weise, wie wir versuchen, über Utopien nachzudenken, ist nicht einfach wie ein Wünsch dir was, so ein Wishful Thinking, das hätte ich gerne, dass es so ist, sondern was wir versuchen, ist eine Wissenschaft der Utopie zu machen. Wir versuchen, Utopie auf Basis von Theorie zu machen. Meine theoretische Grundlage wäre der Marxismus und die kritische Psychologie. Das heißt, ich sage nicht einfach, Menschen werden so und so tätig sein im Kommunismus und so Kinder erziehen, sondern ich überlege mir auf einer kategorialen Ebene, über was kann ich überhaupt sprechen. Und ich kann darüber sprechen, kann es einen Staat geben, kann es Rätestrukturen geben, funktioniert es auf Basis von Freiwilligkeit, dass Menschen sich organisieren und so weiter. Und dieser Ebene kann ich wissenschaftlich utopisch behandeln und andere nicht. Das ist nur der Hintergrund. Quasi kann man auch polemisch verstehen, dass es eine Wissenschaft der Utopie ist, aber ich neige immer mehr zu, das wirklich auch ernst zu nehmen. So, ich glaube, das ist gerade notwendig vor dem Hintergrund der Klimakrise, wo immer klarer wird, der Kapitalismus kriegt das Ganze nicht hin. Ja, whatever. Okay, Zielbestimmung. Freiheit, Solidarität und Inklusion. Ich versuche zuerst darüber zu reden, wo wollen wir eigentlich hin und was geht es in der Utopie, und im zweiten Schritt versuche ich, diese Utopie etwas deutlicher zu machen anhand einiger Beispiele. Ich würde beginnen mit, das habe ich Marx in den Mund gelegt, aber ich glaube, er hätte es in die Richtung gesagt. Die Utopie wäre, also tatsächlich die kommunistische, nicht die sozialistische Utopie, Menschen tun, was ihnen wichtig ist und bekommen, was sie brauchen. Und da hätten wir Adam Smith als eine Antwort darauf, träum weiter, das klappt nur, wenn alle Menschen gut wären, und das sind sie nicht. Und das ist in diesen utopischen Debatten ganz häufig der Fall. Wenn ich mit Leuten über Utopie spreche, dann sagen sie immer, ja, das hätte ich auch gern, dass alle Leute einfach das tun, was ihnen wichtig ist und das trotzdem das produzieren, was wir alle zum Leben brauchen. Aber das funktioniert halt nicht, weil Menschen sich nicht für andere Menschen aufopfern, weil sie nicht altruistisch sind, weil sie nicht wirklich ethisch handeln. Und dahinter steckt dann oft eine, was ich als ethische Handlungsutopie verstehe. Die Utopie wird als etwas gedacht, wo die Bedingungen mehr oder weniger, also es wird nicht viel über die Bedingungen nachgedacht unter dem Menschenhandeln, sondern es wird vom Individuum ausgedacht, wie müssten sich Individuen verhalten. Und Ethik und Moral hat immer die Tendenz zu individualisieren und dir zu sagen, du musst jetzt altruistisch handeln, du musst jetzt für die anderen Leute handeln und so weiter und so fort. Okay. Es ist nämlich dann ganz oft die Feststellung, im Kapitalismus handeln die Leute ja gar nicht gut und nett und altruistisch und so weiter, sondern sie exkludieren sich gegenseitig, sie beherrschen sich und machen sich gegenseitig fertig. Und wie Marx gezeigt hat, ist das nicht irgendein Zufall, dass die Leute machen, weil sie irgendwie egoistische Menschen sind und das in ihrer Natur liegt, sich gegenseitig fair zu machen, sondern es ist durch die Bedingungen nahegelegt. Wir leben auf Kosten anderer, weil wir gute Gründe haben, auf Kosten anderer zu leben. Wir kaufen die billigeren Joghurts, weil wir damit besser in Urlaub fliegen können. Ein Unternehmen kaufen die billigeren Sachen, weil sie damit in der Konkurrenz mit anderen Märkten überhaupt, mit anderen Unternehmen überhaupt bestehen können. Marx schreibt dazu, im Großen und Ganzen hängt dies aber auch nicht vom guten oder bösen Willen des einzelnen Kapitalisten ab. Die freie Konkurrenz macht die immanente Gesetze der kapitalistischen Produktion dem einzelnen Kapitalisten gegenüber als äußerliches Zwangsgesetz geltend. Und ich glaube, diese Analyse, dass wir auf die Bedingungen menschlichen Handelns und damit die Begründetheit menschlichen Handelns unter diesen Bedingungen gucken müssen, sollten wir ernst nehmen. Darum ist unsere Utopie eine Utopie, die auf Bedingungen blickt. Wenn ich heute, wenn ich die meisten menschlichen Gesellschaften als Exklusionsgesellschaften bezeichnen würde, in denen es subjektiv funktional war, auf Kosten anderer zu leben, wo ich meine Bedürfnisse besser befriedigen konnte, wenn ich die Bedürfnisse anderer ausgrenze und exkludiere, geht es bei uns um eine Inklusionsgesellschaft, in der ich meine Bedürfnisse besser befriedigen kann, wenn ich die Bedürfnisse anderer einbeziehe. Das wäre tatsächlich eine Gesellschaft, die jenseits von Altruismus und Egoismus ist, im Sinne davon, dass das, was ich für mich tue, auch das ist, was für andere gut ist. Very high standard. Okay. Jetzt ist die Frage, welche gesellschaftlichen Bedingungen legen diese Inklusion nahe? Und unsere Forschungsbehauptung oder das, was wir gemacht haben in den letzten, wir beschäftigen uns jetzt so 10 Jahren, manche seit 20 Jahren, und ich würde sagen, wir können auf der ganzen Debatte, auf der linken emanzipatorischen Debatte und den Sachen angucken, sind zwei Bedingungen wichtig. Das eine ist Motivation oder Freiwilligkeit, Menschen tun das, was ihnen wichtig ist. Und das zweite ist offene Verfügung. Es ist quasi ein Bruch dazwischen, zwischen dem, was Menschen tun und was Menschen bekommen. Das wird zweimal verschieden verhandelt. Es geht, Leute tun das, was ihnen wichtig ist, und dann reden wir darüber, was Leute brauchen und wie wir die Häuser und die Sachen, die wir hergestellt haben, nutzen. Nur ganz kurz, ich würde sagen, Commons, so etwas wie Wikipedia, in dem Zehntausende Menschen freiwillig tätig sind und die Artikel frei zur Verfügung gestellt sind, oder tendenziell Solawi, aber auch politische Gruppen oder soziale Bewegungen sind genau nach diesen, also da finden sich diese Bedingungen von Freiwilligkeit und kollektiver Verfügung, auch wenn die dort immer eingeschränkt realisiert werden, weil die halt innerhalb des Kapitalismus, innerhalb von Patriarchat, innerhalb von rassistischen Ideologien und so weiter agieren und damit diese offene Verfügung, die sich nicht nur auf die materielle offene Verfügung, zum Beispiel über ein Haus bezieht, sondern auch auf die offene Verfügung über einen sozialen Prozess beziehen kann, in dem dann zum Beispiel patriarchale Strukturen, die Männer reden die ganze Zeit und so weiter und so fort, kritisiert werden. Dort können wir das finden, und wenn wir das kritisieren, dann ist es immer nahegelegt, kann ich die anderen nicht einfach über einen sozialen Prozess, der patriarchal organisiert ist, ausgrenzen, sondern muss deren Bedürfnisse anhören und einbeziehen. Das würde ich als Inklusionslogik bezeichnen. Das war eine Kurzsache zum Ziel. Herstellung, Vermittlung und Individualität. Eine Gesellschaft auf Basis von Freiwilligkeit? Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns nicht an ihre Menschen, sondern an ihre Eigenliebe, sagt Adam Smith im Wohlstand der Tradition, im Wohlstand der Nation. Und wenn wir drüber über Utopien nachdenken und tatsächlich eine auf Basis von Freiwilligkeit, und das unterscheidet sie sehr stark von so zentralistischen Planungen, da komme ich gleich nochmal drauf, wird man immer die Frage treffen, wer macht die Müllabfuhr? Und ich würde die Frage nicht einfach wegschieben, sondern sie ist wichtig und ernst zu nehmen. Zuerst ist es natürlich klar, dass es im Kommunismus um alle Tätigkeiten geht. Wir können keine Hierarchisierung mehr machen, von wegen die Leute, die den Stahl produzieren, sind wirklich wichtig und die sich um die Kinder kümmern und sowas sind nicht so wichtig. Also diese Trennung, die im Kapitalismus zwischen Haushalt und Öffentlichkeit oder Privat und Öffentlichkeit, zwischen Produktion und Reproduktion, das macht im Kommunismus keinen Sinn. Wir müssen alle Tätigkeiten organisieren. So, nun sind aber Menschen, und das, darum finde ich es ganz wichtig, diesen Homo economicus zu tackeln oder zu kritisieren oder so weiter. Der Homo economicus ist nämlich nicht nur ein egoistischer Nutzenmaximierer, was man auch hinterfragen kann, sondern er ist auch ein Subjekt, das versucht, möglichst wenig zu arbeiten, um möglichst viel zu konsumieren. Was total Sinn macht, wenn ich mir meine Arbeit nicht aussuchen kann und mir mein Warenkörper irgendwie auf den Markt bringen muss, dann versuche ich natürlich, möglichst wenig zu geben und möglichst viel zu bekommen. Also der Homo economicus ist eine begründete Verhaltensweise unterm Kapitalismus. So. Wir Menschen sind aber nicht nur einfach Homo economici. Das kann man in mehreren psychologischen und philosophischen Abhandlungen, auch ethnologischen sehen, dass Menschen tatsächlich, wir alle einen Drang haben, Dinge zu tun, die uns wichtig sind. Und das sieht man auch im Kapitalismus. Ein Ingenieur oder eine Ingenieurin, die erlebt, dass sie eigentlich gern coole Drucker bauen würde, aber dann den Drucker so bauen muss, dass der nach 2 Jahren kaputt geht, damit man wieder Drucker verkaufen kann. Das ist gerade, da steht das, was die kritische Psychologie als produktives Bedürfnis bezeichnen würde, als ein Bedürfnis nach der Teilhabe an der gesellschaftlichen Herstellung, die dann auch meine Bedürfnisse befriedigt, da gerät das im Widerspruch mit Tauschwert und Verwertung und so weiter und so fort. Das heißt, Tätigkeiten muss die Menschen motivieren. Die Menschen müssen das wichtig finden, was sie tun. Und das heißt, wir müssen Tätigkeiten so organisieren, dass sie die Bedürfnisse der Tätigen inkludiert. Es ist dann auch eine Tätigkeit zwischen Lust und Notwendigkeit. Es gibt dann auch dann die Frage, ja, dann bringen die Leute die ganze Zeit nur herum und machen nur das, auf was sie Bock haben. Menschen machen nicht nur das, was ihnen Spaß macht, sondern auch das, was sie als notwendig empfinden, was sie als wichtig empfinden, was sie motiviert. Genau. Mit Tätigkeiten, die wirklich niemand machen will, haben wir noch immer verschiedene Möglichkeiten umzugehen. Wir können sie automatisieren. Ich glaube, wir werden nicht als erstes die Müllabfuhr automatisieren, sondern eher sowas wie die Schwefelminen. Wir können aber auch, wir verfügen dann über die ganze gesellschaftliche Produktiv- und Innovationskraft. Das heißt, wenn wir nie wieder Klos putzen wollen, dann werden wir ab sofort Klos so bauen, dass wir sie nie wieder putzen müssen. Das ist eine Entscheidung, die wir dann gesellschaftlich treffen können. Wenn im Kapitalismus immer das automatisiert wird, womit man Kosten einspart. Es gibt auch die Möglichkeiten, Tätigkeiten anders zu gestalten. Und das bedeutet eine totale Reformation unserer Infrastruktur. Ich stand bei Mercedes-Benz am Fließband und dann fragen mich immer die Leute, wer geht nach der Revolution oder wie man, ich glaube es wird keine Revolution sein, sondern eine Mischung aus Konstruktion und Veränderung, aber whatever. Wer geht nach der Revolution in die Fabrik? Niemand. Also außer sie fühlen sich wirklich dazu getrieben, dass es noch wichtig ist, diese Fabrik eine Zeit lang zu benutzen. Aber Fabriken sind nicht dafür gebaut, dass da Menschen gerne tätig sind, sondern dass du in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Energie und möglichst viel Arbeit aus diesen Leuten rauspresst. So, das müssen wir uns bewusst sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, die auf Basis von Arbeit organisiert ist. Das heißt, sie ist dazu organisiert, Leute zu Sachen zu bringen, die sie nicht tun wollen. Es gibt auch die Möglichkeit von Aufteilung von Arbeit, von Rotation und auch die Möglichkeit von Nichtmachen. Darauf will ich insofern hinweisen, nicht, dass wir dann alle aufhören, irgendwie Nahrungsmittel zu produzieren, aber im Hinblick auf Adornos wunderschönen Aphorismus Thurlow auf dem Wasser, es geht nicht immer darum, auf fremde Sterne einzustürmen und immer Produktion und Produktion und Produktion zu machen, sondern man kann auch auf dem Wasser liegen und zurückdenken. Dann würde jetzt Annette sagen, materialistisch müssen wir das denken im 1920er Jahren oder in 1920er in Russland ist das eine ganz andere Frage als heute, wo wir die Produktivkräfte so weit entwickelt sind und Leute wirklich sowas sagen wie weniger ist mehr. Das ist auch ein Privileg, dass man sowas sagen kann. Und für manche Leute gilt das auf jeden Fall nicht. Okay. Nun komme ich zur Frage, wie koordinieren wir denn so eine Gesellschaft? Und das ist die Frage, wo wir in der Simulation dann uns auch die Fragen stellen. Und die erste Art und Weise, die uns da einfällt, ist eine demokratische Staatsplanung im Normalfall. Das ist die Grundlage von der Socialist Capitalism Debate, soweit ich es verstehe. Man kennt sich da besser aus und kann das sicher besser sagen. Und wir haben eine zentrale Struktur, der Staat, die Informationen sammelt, Bedürfnisse und so weiter in der Naturalwirtschaft Neurath, aber oder eben Preissignale und was die ganzen Leute kaufen und so weiter in der Socialist Calculation gibt. Und dieser Staat sammelt nun alle Informationen und gibt dann einen Plan voraus, an den sich die Leute zu halten haben oder das denen nahegelegt wird oder schafft die Preissignale, setzt die Preise fest, nachdem dann die verschiedenen Akteure und Akteurinnen halt handeln sollen. Und das ist eine zentralistische Form. Jetzt könnte man immer sagen, ist es netter, das ein bisschen demokratischer zu machen als autoritär, wie es war. Das finde ich auch gut. Aber Staat ist notwendig mit Arbeit und Exklusion verbunden. Darauf gehe ich gleich ein. Als zweites fallen dann vor allem meinen linken Freundinnen immer dann sowas ein wie das WG-Plenum, so in dem alle Leute mit allen Menschen irgendwie kommunizieren. Und dann denkst du immer so, ach du heilige Scheiße, mit 7,5 Milliarden Menschen in einem Fußballstadion sich treffen und zu diskutieren, wer heute denn die Müllabfuhr macht. Not my communism. So. Und ich glaube, wir brauchen Begriffe dazwischen und da können wir an die Socialist Calculation Debate anbieten, die uns da helfen kann. Es ist nämlich, jede Gesellschaft ist über Hinweise und Signale vermittelt. Und der Kapitalismus ist zentral über den Wert vermittelt, der die Erscheinungsform des Preises hat. Und in den Kommunismus werden wir auch Signale haben. Das heißt nicht aus die Märkische Koordination oder sowas. Nur werden diese Signale Bedürfnissignale sein. Sie werden zeigen, der Kindergarten braucht Tätige. Wer macht damit? Der Phosphor geht zur Neige. Was tun wir? Um diesen Kindergarten zu brauchen, brauchen wir so und so viel Stahl. Wer könnte den liefern? Und so weiter. Also die Commons, die produktiv sind oder reproduktiv, die produzieren Hinweise von denen, was sie brauchen, was sie benötigen. Aber auch wir als Menschen produzieren Hinweise von dem, welche Bedürfnisse haben, was uns wichtig ist und so weiter und so fort. Das kann man zum Beispiel auch bei... Das ist ein beliebtes Beispiel bei Wikipedia, diese roten Links, die ihr vielleicht kennt. Wenn ein roter Link ganz oft auftaucht, im Sinne von ganz viele Leute wollen einen Artikel zu Kommunismus, leider nicht so viel, aber wenn das ganz oft auftaucht, dann wird er höher gerankt bei Wikipedia. Man sieht, aha, okay, das waren relativ viele Leute, das ist etwas, was man mal schreiben könnte. Also das ist auch eine stigmergische Koordination und alle Sachen, die eine bestimmte Größe überschreiten, funktionieren halt nicht mehr nach diesem WG-Plenum, wo sich alle Leute immer miteinander abquatschen, sondern brauchen Signale und auch der Kommunismus wird über Signale vermittelt. Wir nennen das dann Elena Ostrom hat das genannt, eine polyzentrale Hinweiskoordination. Also Commons funktionieren dadurch, dass du mehrere Zentren hast, mehrere Orte, wo Informationen generiert werden, die sich gegenseitig diese Signale zur Verfügung stellen und damit ihre gegenseitige Selbstorganisation ermöglichen. Eine Erweiterung unseres Modells im Moment ist, dass wir den Plan nett aufnehmen, in dem Sinne, wenn man den Plan als etwas versteht, wo versucht Leute auszurechnen, zum Beispiel eine Redestruktur oder whatever, dass es ein Matching von unseren produktiven Bedürfnissen, also das, was wir tun wollen, unseren sinnlich-vitalen Bedürfnisdimensionen, das, was wir konsumieren wollen, das ist jetzt etwas verkürzt, in der kritischen Psychologie ist das kompliziert, aber ich mache es trotzdem mal so, die versucht quasi einmal so ein Matching herzustellen und dann diesen Plan als Vorschlag an die ProduzentInnen zu geben. Das Zentrale ist, es ist ein Vorschlag und wird nicht durchgesetzt, weil sonst sind wir im Sozialismus. Sage ich gleich was. Das nennen wir dann die polyzentrische Selbstorganisationsgesellschaft, in der es auf verschiedener Ebene Commons gibt. Es gibt konkrete Commons, die irgendwie Waschmaschinen produzieren oder sonst was. Es gibt Commons, die sich um Infrastruktur kümmern, egal ob Straßen oder Züge oder Wasser oder sonst was. Und Institutionen, die versuchen, Koordination herzustellen, Leute zu unterstützen, die ihre Bedürfnisse nicht so gut äußern können in diesen Commons oder auch die versuchen, Konflikte zu moderieren, nicht für die Leute zu entscheiden, sondern moderieren. Okay. Ich habe jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen gesagt, dass das jenseits des Staates ist. Jetzt will ich noch mal kurz darauf eingehen, warum. Es ist nämlich nicht, ich finde es immer so ein Hammer, auf der einen Seite sagt, wir können uns nicht über Tausch und Markt organisieren, weil das produziert Konkurrenz und damit notwendig Externalisierung, die Zerstörung der Natur und von uns selbst. Und zweitens sagen wir dann auch noch, wir können es auch nicht staatlich organisieren. Okay, fangen mit Kant an. Der Mensch ist ein Tier, das, wenn es unter anderem seiner Gattung lebt, einen Herrn nötig hat. Denn er missbraucht gewiss seine Freiheit in Ansehnung anderer seinesgleichen. Und das ist dann die Argumentation, wie er den Staat einführt. Wir nennen diesen Staat eine Form der getrennten Allgemeinheit. Und ein Staat ist für mich eine Institution, die Entscheidungen durchsetzen kann. Zum Beispiel, die diesen Plan trifft. Also wir sammeln jetzt diese ganzen, oder bei der Socialist Calculation Debate, wir sammeln jetzt diese ganzen Bedürfnisse und Nachfrage und Angebot und so weiter. Und wir versuchen jetzt daraus Preise zu generieren. Und die setzen wir jetzt für alle Leute. Und die müssen sich danach verhandeln. Noch stärker wird es im Plan, wo dieser Staat hat sich den Menschen diesen Plan, damit er auch funktioniert, muss er diesen Plan durchsetzen können. Und das heißt, der Staat muss Menschen zu etwas zwingen können. Der Staat muss die Menschen dazu zwingen, diese Planvorgaben auch zu erfüllen. Das heißt, er ist unvereinbar mit Freiwilligkeit. Staat gehört notwendig zur Arbeit. Staat, also zu Lohnarbeit, muss man auch nicht Lohn nennen, aber auf jeden Fall zu etwas, wo ich dazu gezwungen werde, und damit auch notwendig zu Eigentum. Eigentum als eine Form der exklusiven Verfügung, in denen Menschen nur auf Dinge zugreifen, wenn sie das geleistet haben. Das zweite Element, warum ich den Staat kritisiere, ist, Bedürfnisse werden als Interessen formiert. Das heißt, man kann den Interessensbegriff auch anders verwenden, aber ich würde sagen, wenn wir ein Problem haben, machen wir mit dem Stahl das oder das. Dann ist es im Staat, habe ich immer die Möglichkeit, meine Interessen durch diese staatliche Struktur durchzusetzen. Und das heißt, ich muss gerade nicht die anderen einzubeziehen oder es ist mir nicht nahegelegt, durch diese Bedingungen mit den Menschen gemeinsame tragfähige Lösungen zu finden, sondern ich kann immer den Staat nutzen, um meine Entscheidungen durchzusetzen. Und das heißt, es ist mir nahegelegt, die anderen tatsächlich zu beherrschen. Okay, das ist nichts Neues für MarxistInnen, sogar solche Leute wie Lenin haben in ihren hellen Momenten kurz vor der Oktoberrevolution sowas geschrieben. Solange es einen Staat gibt, gibt es keine Freiheit. Wenn es Freiheit geben wird, wird es keinen Staat geben. Nun ist die Frage, wie könnten wir Konflikte anders lösen? Wie funktionieren inklusive Konflikte? Weil die Stigmagie, und das werde ich auch in dem Modell sehen, diese Hinweiskoordination kann viel der Koordination herstellen und erlauben, aber es wird mir immer noch Sachen geben, wo wir tatsächlich darüber reden müssen und die wir bewusst entscheiden müssen. Denn eine Gesellschaft der Bedürfnisse ist immer eine Gesellschaft der Konflikte, da kommen wir nicht raus. Nur ich glaube, die Konflikte haben eine neue Form und sie werden Zeit bekommen, um sie tatsächlich zu führen. Und da ist die Frage, was ist die inklusive Bedingung für Konflikte? Unter welchen Bedingungen wird hier selbst im Konfliktfall Inklusion nahegelegt? Und da kann man zum Beispiel, also würde ich argumentieren, dass wenn wir jetzt zum Beispiel ein Stahlkommanzär, ich nehme immer Stahl, ich komme irgendwie nicht mehr davon weg, da, ihr könnt auch einen Kindergarten oder sonst was nehmen. Also wir haben einen Stahlkommanzär und überlegen sich jetzt, was sie mit dem Stahl machen. Dann könnten sie zum Beispiel, die kümmern sich nicht so ein bisschen um, was die anderen Leute so richtig wollen, sagen, ich will unbedingt den ganzen Stahl in Raumfahrt investieren oder in Klimakrise, das ist jetzt egal, das können auch sinnvolle Entscheidungen sein, aber dieses Stahlkommens ist gerade nicht unabhängig. Das kann nicht einfach für sich entscheiden, was es so will, sondern es ist auf die Kooperation ihrer ganzen ReproduktionspartnerInnen angewiesen. Die Leute, die die Schrauben zur Verfügung stellen, die Leute, die den Strom zur Verfügung stellen, die Leute, die Maschinen zur Verfügung stellen. Und das erzeugt und das ergibt gute Gründe für diese Menschen, die den Stahl produzieren und dann danach entscheiden, was sie damit machen wollen, deren Bedürfnisse auch einzubeziehen. Aber da wir in einer hocharbeitszeitigen Gesellschaft leben, ist es tatsächlich dann tendenziell die Bedürfnisse der ganzen Menschheit, große These, die da einbezogen wird. Und nicht einfach, weil die Menschen altruistisch sind oder sonst was, sondern weil das tatsächlich durch diese Strukturen nahegelegt wird. Es ist der Druck der freien Kooperation. Ich glaube, das wird realer so etwas realisiert werden, dass wir uns zum Beispiel unterhalten, was wollen wir mit dem Stahl machen und da verschiedene Vorschläge bringen. Und nun kommen die konkreten Commons, werden eine dieser Vorschläge annehmen. Und hier finden wir jetzt auch wieder, es werden sich die Vorschläge durchsetzen, die am besten die Bedürfnisse verschiedenster Menschen inkludieren und einbeziehen. Das sind die, die am ehesten angenommen werden. Und als ein Reproduzent in dieser Gesellschaft ist es wiederum, es gibt so einen Überzeugungswettbewerb. Wenn ich irgendwas machen will, dann sage ich, das ist richtig geil, was ich mache, weil das bezieht richtig viele Bedürfnisse ein und ist richtig cool für uns. Und solche Projekte werden sich dann eher durchsetzen, also wenn es so Innovationen gibt. Okay, das ist die These darauf. Da wollen alle Leute immer darüber diskutieren, darum können wir gerne gleich noch darüber diskutieren. Ich glaube, weil ich kritischer Psychologe bin, würde ich gerne noch nicht nur auf dieser gesellschaftlichen Strukturebene darüber reden, sondern auch auf einer anderen Ebene. Ich glaube, wir selber verändern uns auch in dieser Utopie. Im Sinne davon, dass Inklusion nicht etwas ist, was wir die ganze Zeit ethisch machen müssen, es ist tatsächlich die Aufhebung der Ethik, glaube ich. Inklusion ist einfach etwas, wie wir heutzutage tagtäglich uns dazu entscheiden, andere Leute auszuschließen und fertig zu machen, ohne dass wir bewusst jedes Mal überlegen, machen wir die jetzt fertig oder nicht, ist es in dieser Gesellschaft auch Inklusion etwas, was einfach real die ganze Zeit passiert. Ich verwende Sachen, die Leute produziert haben, damit ich sie verwende. Ich führe Konflikte so, dass ich andere Leute einbeziehe. Und das ist, glaube ich, tatsächlich, die Konfliktform ändert sich in dem Fall, dass Konflikte tatsächlich Orte sind, wo ich versuche, mich selbst zu verstehen und die anderen Menschen. Es ist eine Form der kollektiven Selbstverständigung vielleicht. Es ist auch eine Gesellschaft der Selbstinklusion, also wo wir versuchen herauszufinden, was ist für uns wichtig, was brauchen wir, wie wollen wir tätig sein. Es ist eine Gesellschaft der Freiheit in dem Sinne, dass ich bin aufgewachsen mit so einer Vorstellung davon, dass meine Freiheit immer auf Kosten der Freiheit anderer geht und in dieser Gesellschaft ist das real. In dieser Gesellschaft ist umso mehr die anderen Leute handeln, umso mehr Menschen es gibt, umso mehr Tätigkeit, umso mehr die tätig sind, umso mehr die reden und so weiter, die machen das immer unter Inklusionsbedingungen. Das heißt, dort, deren Freiheit ist positiv auf meine Freiheit verwiesen. Okay. Es ist eine Gesellschaft, in der wir verantwortlich sein können, wie zum Beispiel für die Klimakrise, was man im Kapitalismus einfach nicht machen kann. These. Es ist auch eine Gesellschaft, in der wir sicher sein können. Rechte behaupten immer, dass sie die Sicherheit herstellen können, und das ist, scheint immer so ein rechter, immer wieder so ein rechter Wert zu sein, aber die schaffen immer eine Inklusion auf Basis von Exklusion, eine Sicherheit auf Basis der Ausgrenzung von anderen, und damit ist die notwendig prekär und eigentlich eine unsichere Sicherheit, was kind of ein Selbstwiderspruch ist. Wir brauchen einander, wir sind als Menschen aufeinander angewiesen, wir sind voneinander abhängig. In dieser Gesellschaft können wir ohne Angst abhängig sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.